Rekord und nochmal Rekord, so war das, ne? Genau, jetzt nimmt er auf. Mein Gott, wie lange haben wir das Zoom nicht mehr benutzt? So, ich habe auch was mitgebracht, damit wir nicht nur Scheiße sülzen. Ich habe mal Statistik gemacht über unsere Live-Podcasten. Wie Ja, viele nur? auch die, die echt uns ein bisschen runtergerissen haben, wie dieses eine Mal nachmittags, wo kaum einer zugehört hat. Und einmal während der Fußball-Europameisterschaft hat auch kaum einer zugehört. Er lächelt, er wollte uns jetzt zeigen, wo der Hammer hängt, glaube ich, gerade. Was fährt er denn, ein Audi A1 oder was ist das für eine Mickelkiste? Naja, egal. Was wollte ich sagen? Achso, wir waren bei der Dauer. Tracer hat ja jetzt angeregt, das auf 60 Minuten zu begrenzen. Ich finde die Anregung ja selber auch ganz gut, aber wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Wir waren, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Mal unter 60 Minuten und 13 Mal drüber bei den Live-Geschichten. Also ich wage mal, ja, wir versuchen das vielleicht tatsächlich mal zu straffen, aber ich wage zu bezweifeln, dass das funktioniert, Tracer. Wir geben uns aber Mühe, das tun wir ja immer. Wir haben im Schnitt, habe ich mal rausgeguckt, 17 Mal haben wir live gesendet jetzt. Seit Januar, also mal, nee, Silvester haben wir das erste Mal live gesendet, genau. Vorher haben wir das ja nur als Konserve gemacht. Und da hatten wir bis jetzt 1656 Minuten gesendet. Boah, scheiße, ist das lang, wa? Das sind 97,4 pro Folge. Also knapp über eine Stunde, passt doch eigentlich das schon wieder. Und wir haben 2162 Hörer gehabt. Das sind 127 pro Folge. Also jetzt nur bei der Live-Geschichte. Und 1488 Kommentare. Das sind 87,5 Kommentare pro Folge. Das fand ich am geilsten. Also das ist für mich eigentlich fast der wichtigste an diesen ganzen Zahlen. Ich meine, ich liebe sowieso Zahlen, aber das finde ich eigentlich am wichtigsten. Da siehst du, dass die Leute echt mitmachen. Ich meine, in einer Stunde 87 oder 90 Minuten 87 Kommentare. Ja. Das ist ein Kommentar pro Minute. Geiler geht's aber gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben auch bald Geburtstag. 7.9. haben wir das erste Mal als schweigende Mehrheit gesehen. Also nicht unsere Aha. komischen Versuche von 2010 mal außen vor. War der 7.9. tatsächlich das erste Mal. Das heißt, durch den Urlaub rutschen wir sozusagen in den Urlaub rein. Dann ist das schon fast hier die Jahresfolge. Ja, mehr habe ich noch nicht aufgeschrieben. Was wollen wir noch zum Podcast erzählen, was unsere Hörer dringend wissen müssen? Wollen wir noch was ändern? Ich habe noch mal überlegt, ich wüsste gar nicht was. Ich finde, die Fragen sind auch genug runter reduziert, sodass das flüssiger geworden ist und nicht nur an die Fragen hängt. Die Gäste finde ich auch einen guten Mix. Mir fällt nicht so richtig ein, was wir ändern wollen. Ja, von den 2 Stunden werden wir nicht so richtig wegkommen. Ja, das befürchte ich auch. Vielleicht sollten wir Tracer einfach mal einladen und dann mal gucken, ob er mit einer Stunde auskommt. Ich denke, das sollten wir mal ins Auge fassen. Aber da, oh Gott, da vorne hat es auch fast geknallt. Was fahren die denn hier alle wie die Bekloppten? Ich meine, sind sie deswegen 3 Minuten eher da? Ach, hast du auch so ein Auto, das absäuft an der Ampel hier? Ja. Da steht 8 Liter Verbrauch, ne? Das spart ja dann enorm. Also. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir noch einen Klettercache machen. Warum zeichnen wir überhaupt auf? Damit es im Urlaub wenigstens eine Folge gibt. Das ist sozusagen Service für die lieben Hörer. Und dann berichten wir nochmal vom Baum, was wir da machen, und dann muss das auch reichen. Das ist dann die kurze Folge, die gewünscht war. Ja, ich habe heute den T5-Konverter eingepackt. Den habe ich neulich bei Facebook, glaube ich, entdeckt. Habe ich dann mal spontan nachgebaut. Mal sehen, was heute geht. Ja, 17 Meter ist ein bisschen hoch. Leider ist uns ja unser Mann mit Pfeil und Bogen abhanden gekommen. Der ist leider krank. Den hätten wir heute eigentlich gebraucht bei 17 und 20 Meter. Jetzt müssen wir versuchen, unsere mit Sand gefüllte Socke da oben reinzuwerfen. Oder wahlweise diesen riesen Flummi. Also beides funktioniert nicht wirklich gut, wie wir wissen. Aber wir werden alles geben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir melden uns einfach später nochmal. Unterwegs, aber trotzdem, wenn wir abbiegen müssen. Einfach den Autos hier mal folgen, weil die fahren alle mit Sicherheit die gleiche Strecke. So, muss ich mal eine Zwischenmeldung für unsere Zuhörer machen. Wir haben jetzt den. Ach, da habe ich die GC-Nummer gar nicht. Fuck, wie immer. Hier links. Wir waren gerade bei Big Brother of Bonne mit Doppel-N. Big Brother of Bonne. Keine Ahnung, was das heißen soll. Die GC-Nummer habe ich jetzt gerade nicht. Der ist so 17 Meter hoch und da vorne rechts. Da sind wir gerade gewesen und der Baum ist riesig, kann man sagen, ne? Ordentlich ja. Umfang und so. Und gut zur Hälfte mindestens morsch, weil schon, da braucht man nur den Finger reinpieksen, dann bröselt einem das entgegen. Der sieht jetzt aus, als wenn er trotzdem stabil genug wäre. Aber da hört der Spaß für uns dann eigentlich auf. Also da haben wir uns nur kurz, glaube ich, umgeguckt und waren uns relativ einig, dass wir das lieber sein lassen. Das ist einfach witzlos. Können wir nicht beurteilen, ob der jetzt noch lange genug hält, dieser Baum, oder ob der nicht bald umstürzt. Und das sieht eher so aus, als hier den Folgen wieder so. Das sieht eher so aus, als wenn der nicht wirklich lange überlebt, in meinen Augen. Also, boah, da schüttelt es uns. Nee, das, da lassen wir lieber die Finger von, gerade in 17 Meter Höhe. Nachher sind wir gerade das bisschen Gewicht, was es ausmacht. Und dann knackt das Scheißding um da. Nee, also weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so schön, da einen Cash reinzulegen. Das ist doch ziemlich... Naja, vielleicht hält er auch noch 100 Jahre, keine Ahnung. Aber uns braucht er jedenfalls nicht halten. Wir versuchen mal den nächsten und dann melden wir uns von da. Na gut, aber wir wollen uns auch nicht aufregen. Wir fahren jetzt zum dritten Cache und hoffen, dass der dann vielleicht jetzt mal für uns machbar ist, legal ist und nicht gerade in der Muggelzone. Also ja, man kann den T5er ohne T5er Ausrüstung machen. Das tun wir natürlich nicht. Wir werden gesichert, uns sicher. Ja. Ich denke auch. Ich glaube, das können wir jetzt auch so kommentarlos stehen lassen. Ja. So, jetzt sind wir bei Die Birke, heißt der, ne? Wir müssen zwischen den Feldern hierher laufen und da hinten ist alles muggelig. Kennt ihr das, so Tage, wo man hätte im Bett bleiben sollen und sich das Cachen irgendwie nur als Statistik angucken? Ja, jetzt sind wir erstmal ohne Klettergerödel hergelaufen. Mit Sicherungsseil nur, um mal zu gucken, wo denn der Cache eigentlich ist, und noch sehe ich ihn nicht, du? Noch nicht. Aber wir müssten hier richtig sein. Einzige Birke weit und breit. Einzige Birke weit und breit, genau. Der wird wahrscheinlich ganz oben sein. Deswegen steht da auch, naja, lieber nicht ohne. Ah, oh, jetzt kippel ich schon hier. Sehen tue ich nichts. Doch, da könnte er sein. Wenn du hier so durchguckst, da. Nee, das ist nur Nast. Nee, das ist es nicht. Wir suchen jetzt aufgeregt. Das ist ganz geil. Das ist so eine Trauerbirke, oder wie das Ding heißt. Ach da, ja, jetzt sehe ich ihn auch. Ja, da kommt man also mit Sicherungsseil gut hin. Jetzt wollen wir wenigstens einen T5er heute hier schlagen. Den werden wir jetzt machen. Wir melden uns, falls wir ihn haben. Und sonst werden wir uns nicht wieder melden. Naja. Ja, sind sogar zwei verschiedene Sorten von Handschuhen, weil ich einen mal verloren habe, dann den anderen auch noch. Und zufällig aber einen linken und rechten, das passte dann wieder. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, wir haben jetzt unseren ersten T5 geschafft. Und jetzt geht Marco auch nochmal. Also ich möchte mal betonen, wir gehen jetzt sogar beide diesen Baum einmal hoch. Das heißt, wir haben beide vollen Anspruch auf das Lock. Ja, mit Sicherheit, genau. Na, du hast einen Karabiner hinten im Rucksack, das ist auch schon Sicherheit. Ich sichere jetzt mit dem Seil an Markus Ohrring. Nee, also die Birke, den könnte ich durchaus empfehlen. Das ist ein richtig schöner Kletterbaum, man kann es nicht anders sagen. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, naja, auch nicht jedem, aber manchen, ganz oben wedelt der Baum schon so ein bisschen vor sich hin. Ja, der erste ist ein bisschen mit Elan. Muss sonst hier bei diesem versuchen. Ja, da sieht man, dass Marco etwas kürzer ist als ich. Da hat er beim Einstieg etwas mehr zu tun. Aber man muss schon sagen, echt ein geiler Kletterbaum. Ja, kann man mit Sicherung machen, kann man mit das geht doch mit Kletterzeug. Ich mache mal ein paar Fotos. Dann können wir eins reinstellen. Und zwar mache ich das Foto so, wenn Marco runterfällt, dass wir das dann genau drauf haben. Sieht man jetzt auch im Hintergrund die Dose da oben wohl nicht? Was ist das denn jetzt für eine neue Funktion? Oh. Android 4.1. Ja, rechts. Da fehlt mir so ein bisschen was hier. Habe ich doch auch gekonnt. Auf der anderen Seite ist der. Guck mal links rum. Da siehst du so einen kleinen und dahinter ist auch der große. Hier links. Und in dem Ast da drüber musst du anfassen, über dir. Ja, genau. Da musste ich auch so ein bisschen springen, weil es sonst knapp wurde. Also es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Ich muss mal von weitem Foto. Also der Baum ist schon sehr hoch. Das ist keine Frage. Oh, safety first. Ich gehe weg, damit ich Marco nicht im Kopf kriege. Nein, im Ernst, so gefährlich ist das alles nicht. Aber der macht richtig Spaß, weil er halt schon ein bisschen Anspruch hat, das Ganze. Und das ist natürlich cool. Wie gesagt, wir werden nochmal ein Foto, glaube ich, dazu reinstellen. Und wenn wir damit durch sind, dann werden wir noch einen letzten versuchen, da werden wir auch noch kurz einen Bericht von machen. Ja, über den Podcast haben wir geredet. Nee, ich muss immer ein zweites Mal. Da muss ich mich dran gewöhnen. Das H2 muss immer zweimal auf Rekord drücken, bevor es losgeht. Also, wenn du das benutzt, falls du da auch einen aufnimmst, ne? Immer dran denken, Rekord zweimal drücken und gucken, ob oben die Zeit läuft. Sonst nimmt man möglichst viel umsonst auf. Habe ich schon reichlich ausprobiert. So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Wie viel haben wir jetzt eigentlich probiert? Vier oder fünf T5er? Oder machst du ein Mädel mit einem Mädel auf dem Moped? Das sieht man auch selten hier auf so einem Trike. Nee, nichts Trike. Wie heißen die Dinger? Trail-Maschine. Ja. Und viel haben wir nicht geschafft. Nur einen T5er haben wir gerissen. Und den haben wir auch nicht mal als T5 gemacht. Und diesen letzten eben, der ist wirklich schön. Wie heißt der überhaupt? Das wollen die Leute. Winsen, ne? Nee, Winsen. Gut vorbereitet ist echt immer alles. Ja, ja, ich weiß. Western. Western heißt der. Western. Einfach wie der Western. Das ist ein schöner T5. Man kann fast vor dem Baum parken. Die Leute wissen offensichtlich alle, was da passiert. Ein Opi kam vorbei, fragte, na, klettern? Echt eine tolle Schule. Leute gesehen, hat er mir erzählt. Ja. Die dann da hochklettern mit Unterschließen, Gerätschaften. Schöne also. Stelle auch, ne? Also ist echt schön gelegen. Werden wir auch noch mal irgendwann angehen, wenn unser Pfeil- und Bogenmann wieder. Gelesen ist. Er kann keine Galle mehr spucken, der kann nur noch nett sein jetzt. Und mit Pfeil und Bogen werden wir den Einbau auch schaffen. Das war jetzt so, ich schätze mal, 15 bis 17 Meter. Der letzte hat fast gesessen, aber es ist per Hand mit sehr minderwertigem Material doch eher schwierig, könnte man so sagen. Die gute alte Wäsche-Einwurfleine. Genau. Immerhin nicht den Socken dran, sondern das Gummiding. Deswegen werden wir jetzt noch eine kleine Sechserrunde zum Abschluss laufen. Ein paar Popeltradis. Zum so. Runterkommen. Genau. Adrenalinschub. Obwohl auf der Birke hatte ich schon so einen gewissen Adrenalinschub oben. Also als die anfing zu wedeln. Ja, egal. Den haben wir jetzt, wir wissen ja nicht, wann wir den rausbringen hier, aber dann wünschen wir allen noch einen schönen Resturlaub, falls sie noch haben. Ne? Das stimmt. Wir sind dann gerade in Urlaub. Hoffen, dass der Sommer noch mal seinen Dienst tut. Ja. Und dann sehen wir uns wann? Im September irgendwann wieder. Ja, dann macht's mal alle gut, ne? Raus cashen, das kennt ihr ja alle. Ja, hast du noch was? Genau, das machen wir jetzt weiter. Alles klar. Bis dann. Tschüss.